بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben das letzte Mal besprochen, die Ansicht der Gelehrten, wenn das Wasser über 2 Qulla ist, also mindestens 270 Liter, wie es dann Tahur oder Najis ist. Also, Tahur bedeutet was nochmal? Ja? Genau, also rein, an sich rein und reinigendes Wasser. Ja, das nennt man Tahur. Najis ist, das war auf Seite 38. Najis ist was? Unrein. Jetzt gibt es den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wenn die Wassermenge 2 Qulla erreicht, wird es nicht unrein. Auf Seite 38. Wenn die Wassermenge 2 Qulla erreicht, wird es nicht unrein. Dieser Hadith, den haben die Schafi'iyyah genommen, die schafi'itische Rechtsschule, und sie haben gesagt, dieser Hadith zeigt uns, dass jenes Wasser, das mit einer unreinen Substanz in Berührung kommt, sofort unrein wird, wenn es weniger als 270 Liter sind. Egal, ob sich etwas an Farbe, Geschmack oder Geruch geändert hat oder nicht. Und hier, bitte, das könnt ihr auch gerne ändern im Buch, das habe ich auch mit Sheikh Nail nochmal besprochen. Und zwar ist hier ein Druckfehler und auf der Seite Darul Kitab kann man sehen, wenn einige Druckfehler im Buch sind, die inshallah in der nächsten Ausgabe dann geändert werden. Und zwar der erste Fehler, ich lese mal den Text auf Seite 38. Wenn man mindestens 2 Qulla hat und wirft etwas hinein, das Najis oder, und jetzt kommt der Fehler, Tahur. Das ist ja falsch. Sondern Tahir. Also die richtige Version ist Tahir. Warum? Weil natürlich, wenn ich in reinem und reinigendes Wasser nochmal reines und reinigendes Wasser schütte, was passiert dann? Natürlich nichts. Dann bleibt es Tahur. Ja? Also nicht das ist gemeint, sondern Tahir. Tahir ist was? Haben wir gesagt, Tahir ist das Wasser, das mit etwas Reinem vermischt wurde, so dass der Name Wasser nicht mehr benutzt werden kann. Wie Tee, Apfelschorle und so weiter und so fort. Ja, das nennt man Tahir. Das kannst du gerne trinken. Guten Appetit. Aber kannst du damit Wudu machen? Nein, kannst du nicht. Gut. Also noch einmal. Wenn man mindestens 2 Qulla hat und wirft etwas hinein, das Najis oder Tahur, das ist falsch, sondern Tahir ist, darf man das Wasser immer noch für den Wudu verwenden. Es sei denn, es verändert eine seiner drei Eigenschaften, Geruch, Farbe oder Geschmack. Diese Ansicht, da ist ein Konsens der Gelehrten. Wenn Wasser sich durch eine Unreinheit, durch eine Najasa geändert hat, dann ist es unrein. Da gibt es keine Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Jetzt kommt der nächste Satz. Wenn es aber weniger sind als 270, darf man das Wasser nicht verwenden, und jetzt die Korrektur, auch wenn keines der drei Eigenschaften sich verändert. Auch wenn keines der drei Eigenschaften sich verändert, und das ist die Ansicht von wem? Von Al-Shafi'iyyah und andere, die ihnen folgen. Bitte? Ja, das sage ich ja. Ich habe gesagt, hier ist ein Druckfehler, und zwar muss man das so ändern, wie ich es gesagt habe, das Wort Tahur ist Tahir und nicht Tahur. Und im zweiten Satz, wenn es aber weniger sind als 270 Liter, darf man das Wasser nicht verwenden, auch wenn keines der drei Eigenschaften sich verändert. Das ist die Ansicht von Shafi'i. Die sagen, der Beleg ist dieser Hadith. Wenn die Wassermenge zwei Qulla erreicht, wird es nicht unrein. Sie sagen, bitte? Qulla sind Gefäße. Al-Qullatu sind so Tongefäße, die groß sind, in denen man Wasser reinmacht. Ja, weil früher gab es ja keine Wasserhahne. Und Najis bedeutet unrein. Etwas, was unrein ist. Die Shafi'i argumentieren also nun wie folgt. Sie sagen, dieser Hadith zeigt, erst ab 270 wird das Wasser nicht unrein. So haben sie den Hadith verstanden. Das bedeutet, alles, was unter 270 Liter ist, wird sofort unrein. Durch was? Durch die bloße Berührung einer Unreinheit mit dem Wasser. Ob sich die Farbe geändert hat, der Geruch geändert hat, der Geschmack geändert hat, ist bei ihnen irrelevant. Die richtige Ansicht allerdings ist nun die zweite. Der zweiten Ansicht nach macht es keinen Unterschied, ob die Wassermenge weniger als zwei Qulla beträgt oder nicht. Dies ist die richtigere Ansicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, die zweite Ansicht besagt, das Wasser wird erst dann unrein, wenn sich eines der drei Eigenschaften ändert. Also ändert sich keine Eigenschaft, weder Farbe, noch Geschmack, noch Geruch, dann bleibt das Wasser was? Nein, Tahur. Dann bleibt das Wasser Tahur. Tahur nochmal rein und reinigend. Tahir ist rein an sich, darfst du gerne trinken, aber darfst dich nicht damit waschen. Und das haben wir nochmal gesagt, ist jene Flüssigkeit, die durch eine reine Substanz verändert wurde, sodass man sie nicht mehr Wasser nennen kann. Die nennst du nun Tee, Kaffee, die nennst du nun Saft, die nennst du nun verdünnte Milch. Das nennt man aber nicht mehr Wasser. Gut. Nun heißt es, dies ist die richtige Ansicht, denn der Hadith spricht von einer Wassermenge größer gleich. Der Hadith redet ja gar nicht über eine Wassermenge unter 270 Liter. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Wassermenge zwei Qulla erreicht, wird es nicht unrein. Hier nun einen Umkehrschluss zu ziehen und sagen, ja Sekunde mal, mafhum al-Hadith, also was? Der Umkehrschluss bedeutet, wenn die Wassermenge nicht zwei Qulla erreicht, wird sie unrein. Ist nicht richtig. Warum denn auf einmal nicht? Wir haben doch gesagt, wir können Al-Mafhum benutzen. Warum? Hier geht es weiter. Daraus zu verstehen, dass eine Wassermenge von weniger als zwei Qulla in jedem Fall unrein würde, nennt man eine umgekehrte Schlussfolgerung. Arabisch Mafhum al-Mukhalafa. Aber eine Regel in Usul Fiqh besagt, eine umgekehrte Schlussfolgerung, also Mafhum al-Mukhalafa, kann nicht gegen eine Regel ankommen. Also kann nicht gegen eine authentische Aussage ankommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er gefragt wurde nach dem Brunnen, Bi'ru Bida'a, sollen wir denn damit Wudu machen? Und was war mit diesem Brunnen? Was war das Besondere an diesem Brunnen? Dass eben Überreste von Unreinheiten in diesen Brunnen gelangen. Ich sagte, dieser Brunnen war etwas tiefer. Und die Bewohner von Medina haben natürlich ihren Müll irgendwo abgestellt. Wenn es nun regnet, dann kommen natürlich in diesem Wasser, in diesem Regenwasser, vermischt sich mit Unreinheiten, mit Blut und so weiter und so fort. Und anderen Unreinheiten. Und dieses Wasser fließt dann in den Brunnen. Und da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, dürfen wir denn mit diesem Brunnenwasser, dürfen wir ihn benutzen für die Reinigung? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Wasser ist tahur, also was? Reinigend und wird grundsätzlich nicht durch nichts unrein. Dieser Hadith erklärt den anderen. Ist das klar? Dieser Hadith, das Wasser ist reinigend und wird grundsätzlich nicht unrein, wird erklärt den anderen Hadith, was ist nun, wenn es weniger als 270 Liter sind? Solange die Farbe, der Geruch und der Geschmack sich nicht geändert haben, ist das Wasser Tahur. Was ist nun der Beleg? Das habe ich letztes Mal schon gefragt. Was ist nun der Beleg, wenn das Wasser mehr als 270 Liter ist und eines der Eigenschaften sich ändert durch eine Najas, dass es dann unrein ist? Was ist der Beleg? Ich sagte, der Konsens, Al-Ijma'. Al-Ijma' der Gelehrten, die sagen, wenn Wasser sich ändert in Farbe, Geruch oder Geschmack durch eine Najasa, durch eine unreine Substanz, dann ist dieses Wasser unrein. Da gibt es keinen Khilaf, also keine unterschiedliche Meinung. Und deswegen, egal wie viel das Wasser ist, ob wenig oder viel, wenig ist was? Bei den Fuqaha, weniger als 270 Liter oder viel, das heißt 270 Liter oder mehr, egal ob wenig oder viel, wenn sich das Wasser ändert durch eine unreine Substanz, ist sie najis. Wenn das Wasser sich nicht ändert, ist es tahur. Das haben wir also das letzte Mal noch einmal beredet und dann kommen wir inshallah weiter. Und zwar, wir waren auf Seite 40. Ein möglicher Einwand gegen die bevorzugte Ansicht. Was war denn die bevorzugte Ansicht? Eben, dass es irrelevant ist, wie viel Wasser da ist, sondern relevant ist was? Ja? Genau. Ausschlaggebend ist, ob sich eine der drei Eigenschaften sich ändert oder nicht. Durch eine unreine Substanz. Genau. Also, ein möglicher Einwand gegen diese bevorzugte Ansicht wäre, was wiederum für die erste Ansicht spricht, das heißt, dass man unterscheidet, ob die Wassermenge 2 Kulle erreicht oder nicht, ist folgendes. Wenn der Hund von einem Behälter getrunken hat, so muss man diesen Behälter reinigen und zwar 7 Mal mit Wasser. Das erste Mal davon mit Erde. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat uns also zum Reinigen aufgefordert, unabhängig davon, ob sich Geruch, Geschmack oder Farbe verändert haben, weil das Wasser offensichtlich sehr wenig war. Also ist dieser Punkt klar oder nicht? Jetzt könnten die anderen, die Schäfer, kommen und sagen, Sekunde mal. Wie alles, was unter 270 Liter ist, bleibt rein, auch wenn sich's nicht geändert hat. Aber Sekunde mal. Wir alle sind uns doch einig, dass ein Hund, wenn er aus einem Gefäß trinkt, dass wir dieses Gefäß 7 Mal reinigen müssen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات أُولَهُنَّ oder ihdahunna oder ukhrahunna mit turab. Wenn ein Hund aus einem Gefäß trinkt oder frisst, so soll man es 7 Mal waschen. Das erste Mal in einer anderen Überlieferung 1 Mal und in einer anderen Überlieferung das letzte Mal mit Erde. Und das zeigt was? Was zeigt dann das? Dass es unrein ist, oder warum waschst du das? Du musst es doch waschen, weil es unrein ist, sonst würdest du es nicht waschen. Und dann nicht nur 1 Mal, sondern sogar 7 Mal. Dann nicht nur mit Wasser, sondern 1 Mal sogar mit Erde. So, das ist jetzt der Einwand. Was ist die Antwort? Die Antwort darauf lautet, offensichtlich ist diese Art zu waschen, das heißt 7 Mal und 1 Mal davon mit Erde, eine Art Ibadah, ein Gottesdienst an sich. Denn wieso ist dies ausgerechnet beim Hund? Warum gilt dies nicht auch für das Schwein? Insofern steht dieser Hadith nicht im Widerspruch zu der bevorzugten Ansicht. Ist das klar oder unklar? Es gibt in Islam 2 Arten von Geboten. Geboten, die man nennt Ma'qulat al-Ma'na. Was heißt Ma'qulat al-Ma'na? Ahkam. Also Regel, Gebote, die rational nachvollziehbar sind. Das heißt, ich verstehe warum. Zum Beispiel, wenn ich auf der Toilette war, muss ich mich waschen. Also da versteht das und das ist nachvollziehbar für den Menschen. Das ist eine Unreinheit und da sollte man sich waschen. Ja, wenn man sich nicht wäscht, könnten da Bakterien entstehen und so weiter und so weiter. Das kann man nachvollziehen. Aber nicht alle Gebote des Islams sind so, die man rational nachvollziehen kann. Es gibt Gebote, die man rational nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel das Streichen über die Socken oder den Khuf, diese Ledersocken. Und dazu sagte Ali radiallahu an, wäre die Religion rational nachvollziehbar in allen Bereichen, dann wäre das Streichen der Unterseite der Socke vorzuziehen dem Streichen der Oberseite der Socke, oder nicht? Die Leute sind ja mit diesen Socken, diesen Ledersocken gegangen, die sind ja auf der Straße damit gelaufen. Das heißt, wo wird diese Socke schmutzig? Natürlich die Sohle unten. Aber wenn wir uns waschen, wenn wir uns streichen, über die Socken streichen, wo streichen wir dann? So, unten drunter oder oben drüber? Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist oben drüber. Warum? Allahu a'lam. Weiß ich nicht. Hat das einen Sinn? Natürlich hat es einen Sinn. Warum? Wer sagt ja, dass es einen Sinn hat? Woher wissen wir das? Ja? Was hat denn der gesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Wer sagt mir, dass das Streichen über die Oberseite der Socke einen Sinn hat? Es geht jetzt nicht, was ist der Sinn, sondern wer sagt mir, dass es überhaupt einen Sinn hat? Jazakallahu khair. Allah Azza wa Jal ist Al-Hakim, der Allweise. Und der Allweise bedeutet was? Der nichts Unsinniges macht. Also nichts ohne Sinn. Ich brauche nicht für jede einzelne Detail zu verstehen, was der rationale Hintergrund ist. Ich brauche nur eins zu verstehen. Allah ist Allweise. So gibt es also im Islam Gebote, die rational nachvollziehbar sind. Mafhumat oder ma'qulat al-ma'na, das kann man mit dem Aql nachvollziehen, mit dem Verstand nachvollziehen. Und es gibt Gebote, die nicht ma'qulat al-ma'na sind. Und dass dies auch logisch richtig ist, wenn du zu einem Arzt gehst, und du bist ein Laie, du gehst zu einem Arzt und der sagt dir, ja, wir machen jetzt eine Operation. Und wir müssen das Medikament nehmen und dann so und so viel Milliliter und dann die Infusion und bla bla bla und so weiter und so fort. Sagst du dem Arzt, ja Sekunde mal, ich will jetzt den biochemischen Prozess nachvollziehen, der passiert, wenn die Infusion mir gegeben wird und warum die OP und so weiter und so fort? Oder sagst du ihm, oder du guckst nur aufs Etikett, Professor Doktor, also machen Sie ruhig. Ja? Wann ist denn endlich die OP? Ich will endlich mal die OP hinter mir haben. Auch wenn du nicht jedes einzelne Detail der OP nachvollziehen kannst, rational, es reicht für dich was? Es reicht für dich, dass du weißt, dieser Mensch da vorne ist ein ausgebildeter Arzt. Ja, der das nicht als Hobby macht, sondern der das eben wirklich als Beruf macht und der ausgebildet wurde und auch weiß, was er da tut. Wenn ich nun weiß, Allah ist der Allweise, dann brauche ich nicht jede einzelne Detail zu kennen. Und deswegen hat Allah uns einige Gebote gegeben, die wir nachvollziehen können, damit wir verstehen, Allahu Akbar, Allah ist Al-Hakim, der Allweise. Aber einige hat er uns nicht erklärt. Warum? Damit du auch Allah dienst, selbst wenn du mit deinem begrenzten Verstand, damit du Allah dienst, auch wenn du es selbst nicht verstanden hast. So, kommen wir nun zu diesem Punkt. Das Waschen, siebenmalige Waschen, warum müssen wir es beim Hund machen und beim Schwein nicht? Allahu a'lam. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ein Schwein aus einem Gefäß trinkt, wasche es siebenmal? Hat er nicht gesagt. Das heißt, dieser Einwand der Schafi'iyya, die dann sagen, ja Sekunde mal, das zeigt ja, dass bei geringem Wasser Der bloße Kontakt mit der Unreinheit, denn der Speichel des Hundes ist unrein. Der bloße Kontakt mit der Unreinheit ausreicht, damit das Wasser najis wird, sonst müsste man es nicht reinigen. Da sagen wir, Sekunde mal, das ist hier ein explizites Gebot für den Hund. Das hat keinen rationalen Hintergrund, den wir nachvollziehen können. Sondern das macht man, warum? Man sagt, aus Ibadah, Amr Ta'abbudi. Das heißt, ich mache das rein aus meiner Unterwerfung zu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ich mache es als Gottesdienst. Ist das klar? Gut. Wenn es allerdings schwierig ist, Wasser vor Veränderungen einer dieser drei Merkmale zu bewahren, so ist es trotzdem erlaubt, dieses Wasser zum Entfernen von Hadath zu verwenden. Hadath war was nochmal? Der Zustand der Unreinheit. Ein Zustand, der daran hindert, die gottesdienstlichen Taten zu vollbringen. Also, wenn es allerdings schwierig ist, Wasser vor Veränderung einer dieser drei Merkmale, also Geruch, Farbe und Geschmack, zu bewahren, so ist es trotzdem erlaubt, dieses Wasser zum Entfernen von Hadath zu verwenden. Dies gilt aufgrund folgender Regel, also Asl, Regel. Wenn es eng wird, wird es weit. Das ist eine herrliche Regel. إِذَا ذَاقَ الْأَمْرُ اِتَّسَعْ. Wenn es eng wird, nee, ich kann nicht mehr, dann sagt dir Allah, okay, dann ist es, es ist nicht so schlimm, es gibt ja den Freiraum, dass du was anderes machst. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, so gut ihr könnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعها. Allah gibt Allah befiehlt einer Seele nicht mehr auf, als dass sie aushalten kann. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir etwas sagt, dann mach es so gut du kannst. Gut, dazu gehört zum Beispiel, wann ist es schwierig, Wasser davor zu schützen, dass es sich ändert? Wasser in Flüssen, Teichen und Bächern und Bächen und so weiter, die durch Sand, Schlamm und Algen verunreinigt werden. Viel Spaß, wenn du da versuchen willst, das Wasser, dass es sich nicht ändert. Ja, dieses Wasser darfst du benutzen. Genauso Wasser in Gefäßen und Röhren, durch die das Wasser beispielsweise seinen Geruch verändert. Das ist natürlich vorausgesetzt, da ist keine Unreinheit drin, sondern der Geruch hat sich geändert. Warum? Weil das Wasser stehen geblieben ist oder es fließt nicht. Ja, aber sollte natürlich Wasser durch eine Unreinheit deswegen den Geruch verändert haben, dann ist es ja klar, haben wir gesagt, ist es eine Najasa. Najasa wie verendetes, also Verstorbenes, das neben dem Wasser liegt, hat keinen Einfluss, sehr wohl aber, wenn es das Wasser berührt. Stellen wir uns vor, ein Pferd, eine Kuh, ein Schaf, eine Gans, ist ja egal was, liegt neben einem Becken von Wasser. Es liegt nicht im. Sonst würden wir was sagen? Ja? Wenn? Und wenn? Also Wasser kann man nicht benutzen, wenn es drin liegt. Und wenn? Dadurch eines der drei Eigenschaften sich ändert. Genau. Nee, es liegt nicht drin, es liegt daneben. Und ihr wisst ja, wenn Tiere sterben oder auch Menschen, das ist dann dieser Verwesungsprozess beginnt und Gerüche dann entstehen. Was macht man dann? Es kann ja sein, dass das Wasser sich dann vom Geruch her ändert, durch das verendete Tier, durch dieses Kadaver, das neben dem Wasser, neben dem Teich liegt. In diesem Fall ist das Wasser unter Übereinkunft nicht mehr tahur, wenn der Geschmack oder die Farbe sich verändert haben. Nach der richtigen Ansicht auch, wenn der Geruch sich verändert hat. Also auch wenn der Geruch sich verändert hat. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Vermischung fester Substanzen mit Wasser. Die Substanzen, die man mit Wasser vermischen kann, lösen sich entweder in Wasser oder sie lösen sich nicht. Ja, also entweder sind sie wasserlöslich oder nicht. Wenn eine Substanz sich nicht in Wasser löst, wie beispielsweise Blätter, Holz, Fett und Meersalz im Gegensatz zu Bergsalz, bleibt das Tahur-Wasser weiterhin Tahur. Warum? Es hat sich nicht vermischt und deswegen haben wir kein Problem. Ansonsten, wenn sich die Substanz vermischt, dann ist was? Ja? Dann ist es Tahir, denn das sind reine Substanz. Salz ist ja rein. Blätter sind rein, Holz ist rein, Fett ist rein. Natürlich nicht, wenn es Schweinefett ist. Ja? Also wenn es reines Fett wäre, dann ist es natürlich rein. Und deswegen kommen wir dann wieder zu unserem Maßstab. Können wir es noch Wasser nennen? Dann ist es Wasser. Auch wenn sich etwas geändert hat durch eine reine Substanz. Wie Ibn Taymiyyah rahimahullah und Ibn Baz und Ibn Uthaymin es so gesagt haben. Können wir es nicht mehr Wasser nennen? Dann ist es Tahir. Du kannst es gerne trinken, aber du darfst es nicht für die Aufhebung des Hadath, des Zustands der Unreinheit benutzen. Manchmal lösen sich Tahur-Substanzen zwar nicht, jedoch beeinflussen sie die Eigenschaften des Wassers, wenn man sie darin kocht, zum Beispiel eine Aubergine in Wasser. Auch in diesem Fall wäre das Wasser dann Tahir und nicht mehr Tahur. Kommen wir nun zu einem weiteren Aspekt. Wenn man sich nicht sicher ist, ob Wasser noch Tahur ist oder nicht, weiß es nicht. Ist es noch Tahur oder nicht? Die fundamentale Grundregel lautet, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Al-Yaqinu la yazulu bishak. Der Beleg dieser Regel, dieser Fiqh-Regel ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt wurde von einem Gefährten, manchmal kommt es mir so vor, als ob aus meinem Körper etwas rausgekommen ist, wie Luft zum Beispiel, aber ich bin mir nicht sicher, im Gebet. Manchmal kommt es mir so vor. Was soll ich dann tun? Dann sagte er, wende dich nicht ab, also unterbreche dein Gebet nicht, bis du etwas hörst oder etwas riechst. Und daraus entnehmen die Gelehrten nun diese Fiqh-Regel. Aha, das bedeutet, wenn ich Zweifel habe, wenn ich mir sicher bin, ich habe zwar nichts gerochen, nichts gehört, ich bin mir aber sicher, es ist Luft rausgekommen. Dann natürlich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Zweifel, 50-50. Wann erst soll ich das Gebet beenden? Wenn ich etwas höre oder etwas rieche. Daraus lernen wir, Zweifel kann nicht das Gewissenhafte oder das Sichere beseitigen. Und das ist eben diese Regel, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Wenn man sich nicht sicher ist, ob in einem Wasser Najasa ist, hineingefallen ist, bleibt das Wasser was? Tahur. Tahur. Also ich habe einen Eimer Wasser und ich weiß nicht, ist da was reingefallen oder nicht. Ich habe es draußen gelassen. Ja? Und dann sehe ich das Wasser mir an. Ist nichts eigentlich. Dann ist es was? Tahur. Also es bleibt so, wie es ist. Denn gewiss war, dass es vor dem Zweifel Tahur war. Ich wusste schon, dass es Tahur war. Danach habe ich gezweifelt. Ist es jetzt nicht mehr so oder nicht? Diese Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt und so bleiben wir dabei, dass das Wasser Tahur ist. Andersherum, wenn man zwei Eimer hat und in einen der beiden Najasa hineingefallen ist, doch man weiß nicht mehr in welchen. Ich habe jetzt zwei Eimer. In einem ist die Najasa hineingefallen und in anderen nicht. Hier erwähnt jetzt der Verfasser Hafizahullah eine Ansicht. Und zwar sagt er, in diesem Fall ist es verboten, aus diesen beiden Eimern für den Wudu und ähnlichem Wasser zu schöpfen. Nach der Ansicht von Ibn Uthaymin muss man sich anstrengen und man geht nach Ghalabatudh-Dhann. Ghalabatudh-Dhann bedeutet nach der Ansicht, die man eher vertritt. Es ist keine Gewissheit, es ist kein Yaqin 100%, sondern 70%. Ich glaube, das ist eher das. Warum sagt das Ibn Uthaymin rahimahullah? Denn er sagt, Allah azza wa jalla sagt, fattaqullaha mastata'tum. Wie gesagt, seid gottesfürchtig oder so fürchtet Allah, so gut ihr könnt. Und so gut ich kann, bedeutet, ich schau mal. Nach der anderen Ansicht, wie hier im Buch erwähnt wurde, darf man, in diesem Fall ist es verboten, aus diesen beiden Eimern für den Wudu Wasser zu schöpfen. Angenommen, man hat zwei Eimer, das Wasser des einen davon ist Tahur, das Wasser des anderen Tahir. In diesem Fall müsste man den Wudu von beiden jeweils einmal vollziehen, also insgesamt zweimal. Und Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, das ist eine Erschwernis und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Leben einfach gemacht, walillahi alhamd. Also strenge ich mich an und schaue mir, wo ist eher das reinigende Wasser noch und dann mache ich das Al-Wudu dementsprechend. Ein weiteres Beispiel, wenn man 10 Kleider hat und weiß, dass sich auf 5 davon Najasa befindet, auf einem Blut, auf einem Urin, Allahu a'lam was. Du hast 10 Kleider, 5 davon sind Najis. Die Aussage nun lautet, wenn es so ist, muss man, wenn man beten will, sein Salah in 6 verschiedenen Kleidungsstücken verrichten. Warum? Weil es ungültig ist, wenn Najis auf einem. Genau, weil es ungültig, aber warum gerade 6? Ja? Genau, weil 5 sind ja unrein und die anderen sind ja rein. Also wenn ich 6 mache, dann habe ich 100% eine erwischt. Auch hier sagt Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dass dies eine Erschwernis ist und dass die richtige Ansicht ist, man strengt sich so gut an, wie es geht und betet in einem. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nie befohlen, ein und dieselbe Ibadah zu wiederholen. Das gibt es nie, dass man ein und dieselbe Ibadah, die richtig ist, natürlich wenn sie nicht richtig ist, dann schon, aber wenn sie richtig ist, zu wiederholen. Diese Beispiele gelten selbstverständlich nur, wenn man keine andere Möglichkeit zur Reinigung findet. Das ist ja offensichtlich. Dann wurde hier erwähnt, Semsem zum Reinigen verwenden. Semsem ist ein gesegnetes Wasser, kennt bestimmt jeder, oder? Das Wasser Semsem. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma'u Semsem lima shuriba lah. Durch Semsem erhält man das, wofür man es getrunken hat. Ja, also wenn man damit sich heilen möchte, dann wird das dann auch durch die Erlaubnis Allahs geschehen. Einige haben diesen Hadith als nicht authentisch eingestuft, aber hier in der Fußnote steht Al-Albani rahimahullah ta'ala, die Muhaqqiqun des Musnad sagten, man könnte ihn als Hassan einstufen und er wurde in verschiedenen Hadith-Werken erwähnt. Ibn Qayyim sagte rahimahullah, der Hadith ist ja klar, Al-Hadith sind die aus alles, was vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, ja, an Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Körpers, Eigenschaften des Charakters und Biografie. Das ist ein Hadith, die Erläuterung oder die Definition eines Hadiths. Der Hadith ist also Hassan, sagt wer? Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. Manche haben ihn auch als Sahih eingestuft, andere als Mawdu'. Beide Aussagen sind übertrieben. Und da, glaube ich, sollten wir etwas mehr näher erläutern. Der Hadith ist also Hassan. Manche haben ihn auch als Sahih eingestuft, andere als Mawdu'. Hier wurden als 3 Begriffe erwähnt. Wir können die Hadith, die Überlieferung, einstufen oder aufteilen in grob 3 Stufen. Sahih, Hassan, Da'if. Und Al-Mawdu' ist eine Art, die schlimmste sogar, die schlimmste Art des Da'if. Sahih ist richtig oder starker oder gesund. Sahih ist normalerweise gesund. Also ein authentischer. Hasan ist ein guter, also auch authentisch. Und Da'if ist ein schwacher, also unauthentischer Hadith. Was ist nun der Unterschied zwischen Sahih, Hasan und Da'if? Wer weiß es? Ja? Genau, Sahih ist gesund, richtig, genau. Der ist korrekt, ja. Ja. Aber nicht 100%. Mhm. Und das andere war? Da'if. Da'if ist eher unauthentisch. Also gut, aber wann wird ein Hadith Hasan, wann wird ein Hadith Sahih, wann wird ein Hadith Da'if? Ja? Es kommt auf die Überlieferungskette drauf. Okay, es kommt auf die Überlieferungskette. Was ist mit ihr? Also ich meine, also ich glaube, gesund ist, wenn sich alle Gelehrten einig sind. Nein, also es kann sein, wie du hier siehst, an diesem Beispiel. Einige, sagt Ibn Qayyim, haben diesen Hadith als Sahih eingestuft, andere als Hasan, andere als Mawdu'. Also sind sie sich nicht einig. Das ist keine Voraussetzung, dass ein Hadith Sahih ist, dass alle sich einig sind. Das ist keine Voraussetzung. Al-Hadith al-Sahih hat 5 Voraussetzungen, damit er Hadith Sahih ist. Erstens, die Überlieferungskette muss ununterbrochen sein. Also, wenn zum Beispiel Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, einen Hadith überliefert, dann muss die Kette zwischen ihm und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ununterbrochen sein. Das heißt, er kann nicht sagen, er darf nicht einen Hadith erwähnen, wo Lücken sind. Wobei es natürlich dann, aber das brauchen wir jetzt hier nicht näher zu analysieren. Es gibt den sogenannten Hadith Mu'allaq, wo der Al-Bukhari, rahimahullah, einige nicht erwähnt, nicht weil sie nicht existieren. Einige Tradenten in der Tradentenkette, einige Überlieferer in der Überlieferungskette nicht erwähnt, nicht weil sie nicht existieren. Ja? Das haben die Gelehrten wie Ibn Hajar al-Asqalani herausgefunden. Ja, bitteschön, da ist er doch. Aber, also, die Überlieferungskette muss ununterbrochen sein. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Überlieferer, die Tradenten in der Überlieferungskette alle 2 Eigenschaften haben müssen. Und zwar, also das wäre dann 2 und 3, Voraussetzung 2 und 3. Und zwar müssen sie gottesfürchtige Menschen sein, tugendhafte Menschen sein. Und zweitens, sie müssen den sogenannten Dabt haben, also sie müssen das, was sie überliefern, auch wirklich hundertprozentig genau überliefern. Ohne Fehler also. Ohne Fehler. Ob sie es nun vorlesen oder auswendig lesen, es muss fehlerfrei sein. Wenn ein Überlieferer bekannt ist dafür, dass er Fehler macht, dann ist er nicht mehr ein Kandidat für ein Hadith Sahih. Wenn man irgendwo dann einen Überlieferer findet in der Überlieferungskette und dann wird gesagt, ja, aber der macht ein paar Fehler. Also ist sein Hadith nicht mehr sahih. Also haben wir gesagt, die Überlieferungskette muss einwandfrei sein, ununterbrochen. Der Überlieferer muss gottesfürchtig sein, tugendhaft. Und gottesfürchtig bedeutet, er darf keine großen Sünden öffentlich machen. Das bedeutet natürlich nicht, wenn er es im stillen Kämmerlein macht, dann ist es erlaubt. Sondern wir gehen natürlich davon aus, wenn er sie nicht öffentlich macht, dass er auch nicht im stillen Kämmerlein es macht. Es sind Menschen, die bekannt sind dafür, dass sie so viel beten, so viel fasten, so viel spenden, so gut sind, deren Charakter einfach exzellent ist und so weiter und so fort. Sie sind dafür bekannt. Also, Ittisalus Sanad und Adalat al-Rawi und Dabt al-Rawi, das ist auf Arabisch, und Adamu al-Shudhudh wa Adamu al-Illa. Adamu al-Shudhudh, also dieser Hadith darf kein Shadh sein. Was ist denn bitte schön Shadh? Shadh bedeutet, dass einer der vertrauenswürdig ist, etwas überliefert, das einem anderen Hadith von einem, der noch vertrauenswürdiger ist, widerspricht. Das nennt man Shadh. Also wenn jemand, der ist zwar vertrauenswürdig, aber der andere ist vertrauenswürdiger. Wenn der eine, der erste, der zwar vertrauenswürdig ist, etwas überliefert, was dem anderen, der vertrauenswürdiger ist, widerspricht, dann nennen wir den Hadith Shadh. Dann ist er nicht mehr sahih. Und er darf keine Illa haben. Illa ist normalerweise Krankheit. Also er darf keine Eigenschaft besitzen, die fehlerhaft ist. Zum Beispiel, dass gesagt wird, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, obwohl das nicht die Aussage des Gesandten alaihi salatu wasallam ist, sondern die Aussage eines Gefährten. Zum Beispiel. Zum Beispiel hat es Abu Huraira gesagt, aber die Überlieferer sagen, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat es gesagt. Das ist ein Fehler, der darf nicht auftauchen. Ja? Wenn diese fünf Voraussetzungen vorhanden sind, noch einmal, die Überlieferungskette muss ununterbrochen sein. Der Überlieferer muss gottesfürchtig sein. Der Überlieferer darf keine Fehler machen. Also sehr gut auswendig können. Der Hadith darf keinem anderen Hadith, der authentischer ist, widersprechen. Und im Hadith dürfen keine Fehler sein. Wie zum Beispiel zu behaupten, das ist die Aussage des Propheten, obwohl es die Aussage der Gefährten ist. Wenn diese fünf Voraussetzungen vorhanden sind, dann reden wir von einem Hadith sahih. Okay? Und das erforschen dann die Hadith-Wissenschaftler. Die gucken, sind diese fünf Voraussetzungen in diesem Hadith vorhanden oder nicht? So. Was ist jetzt ein Hadith Hasan? Ein Hadith Hasan hat alle fünf Voraussetzungen, nur mit einer Ausnahme. Die Fehlerfreiheit, also dass er keine Fehler macht, des Tradenten, des Überlieferers, ist nicht so stark wie beim Sahih. Also der macht ab und zu mal Fehler. Nicht jede Woche, nicht bei jedem Hadith fünf Fehler. Der macht von mir aus zwei, drei Fehler in seinem ganzen Leben. Dann ist er nicht mehr Sahih, sondern dann ist er nur noch Hasan. Aber ist er authentisch? Natürlich ist er authentisch. Und wir können guten Gewissens davon ausgehen, dieser Hadith ist tatsächlich richtig. Aber wir nennen ihn was? Wir nennen ihn Hasan. Und das zeigt was? Das zeigt, wie detailliert die Hadith-Wissenschaftler sich mit den Hadithen beschäftigen, sodass sie gucken, ist er denn, macht er keine Fehler, ist sein Dabt gut oder nicht? Dann haben wir Al-Hadith, was? Al-Da'if. Und Al-Hadith Al-Da'if, einmal dürft ihr raten, ist was? Ja, welche Voraussetzungen gibt es, damit wir sagen, Al-Hadith ist Da'if? Genau, wenn eines dieser fünf Voraussetzungen nicht vorhanden ist. Die Überlieferungskette ist unvollständig. Der Rawi ist ein Lügner. Der ist gar nicht gottesfürchtig. Es gibt eine Illa, also dieser Fehler und so weiter und so fort. Eines der schlimmsten Ahadith-Arten ist was? Al-Mawdu', gelogen. Das ist eine Katastrophe. Ibn Qayyim sagt nun was? Der Hadith ist also Hasan. Bedeutet, was ist los? Ja, aber was ist da passiert beim Hasan? Dass er was überliefert hat, nicht so gottesfürchtig ist wie der. Nein, es hat nicht mit der Gottesfürchtigkeit zu tun. Nicht so vertrauenswürdig, dass er ab und zu mal Fehler macht. Beim Vorlesen und Vortragen eines Hadiths. Aber die Fehler, die er macht, die sind noch akzeptabel. Die kannst du an einer Hand noch zählen. Ja, das ist jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit Fehler macht. Also, der Hadith ist also Hasan. Manche haben ihn auch als Sahih eingestuft, also ist astrein. Und andere wiederum als Mawdu'. Und so sehen wir, dass ein und derselbe Hadith unter den Hadith-Wissenschaftlern unterschiedlich eingestuft werden kann. Und deswegen können natürlich verschiedene Ansichten kommen. Diejenigen, die sagen, der ist Maudu, die sagen, nein, du, Samsam bringt überhaupt nichts, kann ich gerne trinken, aber so wie irgendein anderes was. Die anderen, die diesen Hadith als Hasan oder Sahih einstufen, sagen, doch, doch, mach Dua, wenn du mehr Samsam trinkst, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich heilt oder dass er dir Versorgung gibt und so weiter und so fort. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, durch Samsam erhält man das, wofür man es getrunken hat. Ja? Und so ändern sich die Ansichten der Fiqh-Gelehrten durch was? Durch die Ansichten der Hadith-Gelehrten. Ja? Was sagte Ibn Qayyim? Er hat ihn als was eingestuft? Als Hasan. Er sagte, beide Aussagen sind übertrieben. Die sagen, er ist sahih, das ist übertrieben. Und die sagen, er ist maudu', das ist untertrieben oder übertrieben. Also ist er Hasan. Ich habe es selbst, auch andere, ausprobiert, um mich damit zu heilen. Ich habe dadurch für mehrere Krankheiten Heilung gesucht und bin durch Allahs Erlaubnis geheilt worden. Ich habe auch jemanden gesehen, der sich davon tagelang ernährt hat, fast einen halben Monat lang oder noch mehr, und er hat keinen Hunger gespürt. Er vollzog den Tawaf mit den Leuten wie einer von ihnen, also ganz kräftig. Er teilte mir mit, dass er sich davon manchmal 40 Tage lang ernährte und sogar die Kraft hatte, mit seiner Frau zu verkehren, zu fasten und mehrmals den Tawaf durchzuführen. Ja, und sicherlich hat Samsam eine besondere Eigenschaft. Das ist ein gesegnetes Wasser. Und wer mehr Samsam hat, der soll so viel trinken wie nur möglich. Das ist die Sunna, wenn man nach Mekka geht, dann trink so viel, wie du auch nur kannst. Abu Dharr konnte sich davon tagelang ernähren. So, die Frage, die wir uns stellen, ist jetzt was? Dürfen wir mit mehr Samsam uns reinigen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Weil es so gesegnetes Wasser ist, dürfen wir es benutzen, um auf der Toilette uns zu reinigen oder Wudu zu machen oder Ghusl zu machen, die Ganzkörperwaschung, um Unreinheiten zu beseitigen, oder dürfen wir es nicht? Insofern sollte man, wenn man dieses Wasser nutzen möchte, es trinken und sich nicht damit waschen, auch nicht zur Heilung, also auch nicht waschen, um zur Heilung zu duschen. Es gibt ja manchmal, soll man sich duschen, um sich zu heilen. Sollte man nicht mit Samsam machen. Wobei Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, dass es kein Problem ist, ja. Aber aus Respekt gegenüber diesem Wasser sollte man es tatsächlich nicht machen, wenn man anderes Wasser hat. Samsam gilt somit als Nahrungsmittel und soll nicht verwendet werden, um Schmutz zu entfernen. Sollte man aber damit den Rüssel vollziehen und dadurch automatisch Schmutz beseitigen, ist dies kein Problem. Damit haben wir die Themen des ersten Kapitels bzw. des ersten Abschnitts, und zwar Al-Miyah, vollendet. Es gibt noch ein Kapitel, der hier in diesem Buch nicht erwähnt wurde, und zwar benutztes Wasser. Al-Ma'u al-Musta'mal. Und hier sind einige davon ausgegangen, wie die Shafi'iyya und die Hanabila, dass man benutztes Wasser nicht noch einmal benutzen darf. Was bedeutet benutztes Wasser? Benutztes Wasser ist jenes Wasser, das vom Körper fällt, nachdem man sich damit gereinigt hat. Wenn du Wasser nimmst zum Beispiel und deinen Arm wäschst, dann tropft es ja. So, dieses Wasser, das getropft ist, runter ist, wenn du es in einem Gefäß sammeln würdest, so dass es nicht in den Abfluss reingeht, darf man sich damit nochmal waschen? Einige, wie gesagt, die Shafi'i und Hanabila sagen nein, man darf sich damit nicht mehr waschen. Doch die richtige Ansicht, wie Ibn Taymiyyah und Ibn Uthaymin und andere sie vertreten, besagt, ja, man darf sie benutzen, dieses benutzte Wasser. Was ist der Beleg dafür? Es gibt mehrere. Dazu gehört auch, dass die Sahabe sich regelrecht angestrengt haben und gegenseitig weggedrückt haben, um das Wasser, das restliche Wasser, das benutzte Wasser des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bekommen. Ja, sie haben sich angestrengt, jeder wollte an dieses benutzte Wasser, um sich damit zu waschen. Und das zeigt, dass dieses Wasser erlaubt ist. Wäre es unrein, würde es der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen verbieten. Sollte jemand kommen und sagen, ja, das ist nur für den Propheten, alayhi salatu wassalam, dann ist das kein Beleg. Warum? Weil wenn etwas extra für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dann wird es auch so erwähnt. Hört mal zu, das ist nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Haben wir aber keine Qarina, also keinen Anhaltspunkt, dass es nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dann gilt das für die ganzen Menschen. Und wir haben, wie wir schon gesagt haben, die Belege, die Aussage des Propheten alaihi salatu wassalam, innal mu'mina la yanjusu. Das heißt, der Gläubige wird nicht unrein. Warum sollte also das benutzte Wasser unrein geworden sein? Dieser Hadith ist ja authentisch, ja, dass Rasul alaihi salatu wassalam das gesagt hat. Also ist die richtige Ansicht, Wasser, das benutzt wurde, um einen Hadath aufzuheben, um einen Zustand der Unreinheit aufzuheben, das ist immer noch Tahur. Wasser, das benutzt wurde, um eine Unreinheit zu beseitigen, das ist natürlich nicht Tahur, wenn, was? Wenn es eins der drei Eigenschaften sich geändert hat. Bei der Beseitigung einer Unreinheit. Wenn ich mein Kleid wasche, wo Blut drauf ist, und das benutzte Wasser nun, das, womit ich es wasche, ist jetzt rot geworden, das ist ja klar, dass ich es nicht benutzen darf. Das wären dann die Punkte, die hier erwähnt wurden. Es gibt natürlich, liebe Geschwister, viele, viele, viele andere Punkte. Viele, viele weitere Punkte. Aber wir sind ja dabei, Al-Fiqh zu studieren, und da fängt man sachte an. Ja, wir müssen jetzt nicht alle Angelegenheiten lernen, sondern wir begnügen uns mit dem. Wenn du Al-Fiqh durch hast, wenn du diese Bände durch hast, dann gehst du noch einmal Al-Fiqh durch, aber dann noch etwas detaillierter, mit noch mehr verschiedenen Ansichten. Und so lernt man Schritt für Schritt, bi-idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Und dann fangen wir inshallah das nächste Mal an mit den Gefäßen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen in der Religion geben. Möge Allah azza wa jal uns verhelfen, entsprechend dem Wissen auch zu handeln. Und möge Allah azza wa jal dem Verfasser segnen und ihn dafür reichlich belohnen. Wa sallallahumma wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين